Kapitel 18. Die Tür war nur angelehnt, sie gingen hinein. »John!« Aus dem Bad kamen unverkennbare und unerfreuliche Geräusche. »Ist alles in Ordnung?« rief Helmholtz. Er bekam keine Antwort. Die unerfreulichen Geräusche wiederholten sich noch ein-, zweimal, dann nichts mehr. Kurz darauf ging die Badezimmertür mit einem Klicken auf, und es erschien sehr blass der Wilde. »Nanu«, rief Helmholtz mitfühlend, »du siehst aber gar nicht gut aus, John.« »Hast du dir den Magen verdorben?« fragte Bernhard. Der Wilde nickte. »An der Zivilisation.« »Bitte?« »Sie hat mich vergiftet. Ich war verunreinigt.« Und dann, fügte er in gedämpftem Ton hinzu, lag mir noch meine eigene Schlechtigkeit im Magen. »Ja, aber was... Du hast doch eben...« »Jetzt bin ich gereinigt«, sagte der Wilde. »Ich habe etwas Senfmehl mit warmem Wasser getrunken.« Die anderen starrten ihn ungläubig an. »Du willst sagen, du hast das eben absichtlich getan?« fragte Bernard. »So reinigen sich die Indianer.« Er setzte sich und rieb sich mit einem Seufzer die Stirn. »Ich muss mich einen Augenblick ausruhen«, sagte er. »Ich bin etwas müde.« »Das wundert mich nicht«, sagte Helmholtz und fügte nach einer Pause in verändertem Ton hinzu. »Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Morgen früh geht es los.« »Ja, morgen geht's los«, bekräftigte Burnett, aus dessen Gesichtszügen der Wilde eine neue, entschlossene Resignation herauszulesen meinte. »Übrigens, John«, ergänzte er, beugte sich in seinem Sessel vor und legte dem Wilden eine Hand aufs Knie. »Wollte ich mich für das, was gestern passiert ist, bei dir entschuldigen?« Er errötete. »Ich schäme mich so.« Er machte trotz seiner brüchigen Stimme tapfer weiter. »Ich schäme mich ganz.« Der Wilde winkte ab, ergriff seine Hand und drückte sie herzlich. »Helmholtz war großartig«, nahm Burnett seine Beichte nach einer kurzen Pause wieder auf. »Wäre er nicht gewesen...« »Aber«, protestierte Helmholtz. Schweigen senkte sich über die drei. Bei aller Wehmut oder Dank ihrer, denn die Wehmut war ja Ausdruck ihrer Zuneigung zueinander, waren die drei jungen Männer froh. »Ich war heute Morgen beim Controller«, sagte der Wilde schließlich. »Wozu?« »Um ihn zu bitten, mich mit euch auf die Inseln zu schicken.« »Und was hat er gesagt?« fragte Helmholtz hoffnungsvoll. Der Wilde schüttelte den Kopf. »Er lässt mich nicht gehen.« »Warum nicht?« »Er meint, er würde das Experiment gern noch fortsetzen.« »Aber ich will verdammt sein«, setzte der Wilde aufbrausend hinzu. »Verdammt will ich sein, wenn ich weiter mit mir experimentieren lasse. Da können alle Controller der Welt kommen. Auch ich werde morgen fortgehen.« »Aber wohin?« fragten die anderen unisono. Der Wilde zuckte mit den Achseln. »Wohin auch immer. Das ist mir ganz gleich. Hauptsache, ich kann allein sein.« Von Guildford folgte der Hinkorridor dem Waytal bis Godalming, verlief dann über Milford und Whitley nach Hazelmere und von dort via Petersfield Richtung Portsmouth. Fast parallel dazu berührte der Rückkorridor Warpleston, Tongham, Puttenham, Elstead und Greyshot. Zwischen dem Hawksback und Hindhead gab es Abschnitte, wo die beiden Schneisen kaum mehr als 6-7 Kilometer trennten. Dieser Abstand hatte sich für sorglose Flieger als zu gering erwiesen, besonders bei Nacht und einem Halbgramm zu viel. Es hatte Unfälle gegeben, schwere. Also hatte man den Rückkorridor ein paar Kilometer weiter nach Westen verlegt. Zwischen Greyshot und Tongham war die alte Portsmouth-London-Verbindung noch an 4 aufgelassenen Leuchtfeuertürmen zu erkennen. Über ihnen spannte sich ein stiller und verlassener Himmel. Jetzt war es der Luftraum über Selborne, Borden und Farnham, durch den schnarrende, sirrende Helis schossen. Der Wilde hatte den alten Leuchtfeuerturm auf einem Hügelkamm zwischen Puttenham und Elstead zu seiner Einsiedelei erkoren. Er war aus Stahlbeton und in hervorragendem Zustand. Fast zu komfortabel, hatte der Wilde bei seiner ersten Ortserkundung gefunden, fast zu zivilisiert luxuriös. Sein Gewissen hatte er damit beruhigt, dass er sich kompensatorisch umso härtere Selbstdisziplin, umso gründlichere Läuterung aufzuerlegen schwor. Seine erste Nacht in der Einsiedelei wurde dann auch bewusst eine schlaflose. Er verbrachte sie auf Knien betend, mal zu jenem Himmel, den der schuldige Claudius um Vergebung angefleht hatte, mal auf Zunyi zu Avona Vilona, mal zu Jesus und Pukong, mal zu seinem Schutztier, dem Adler. Von Zeit zu Zeit breitete er die Arme aus, als hinge er am Kreuz, und hielt sie wie an den Querbalken genagelt freiwillig endlose bleierne Minuten hoch, bis die Last sich zu unerträglich zitternder Pein steigerte, während er mit zusammengebissenen Zähnen und schweißüberströmtem Gesicht in einem Fort wiederholte: »Vergib mir, mache mich rein, hilf mir, gut zu sein«, wieder und wieder, bis er vor Schmerz fast ohnmächtig wurde. Bei Tagesanbruch glaubte er, sich das Recht verdient zu haben, den Leuchtturm zu beziehen. Verdient, ja, obwohl die meisten Fenster noch heil waren, obwohl der Ausblick von der Plattform so herrlich war. Denn genau das, was ihn bewogen hatte, den Leuchtturm zu wählen, war fast umgehend zum Grund geworden, weiterzuziehen. Er hatte ja gerade wegen der herrlichen Aussicht dort leben wollen, gerade weil er von der Warte aus die Inkarnation eines höheren Wesens zu schauen meinte. Nur welches Recht hatte er, sich vom täglichen, stündlichen Anblick der Herrlichkeit verwöhnen zu lassen? Welches Recht hatte er, im Angesicht Gottes zu leben? Er verdiente allenfalls einen schmutzigen Koben, ein blindes Erdloch. Steif und wund nach seiner langen Schmerzensnacht und doch gerade deshalb mit sich im Reinen, stieg er auf die Plattform seines Turms hinauf und überblickte die helle Welt des Sonnenaufgangs, die zu bewohnen er das Recht nun wieder erlangt hatte. Im Norden endete sie am langen Kalkrücken des Hawksback, an dessen östlichem Rand die Türme der sieben Wolkenkratzer sich erhoben, die den Ort Guildford ausmachten. Bei ihrem Anblick verfinsterte sich die Miene des Wilden, aber er sollte sich bald mit ihnen anfreunden, denn nachts funkelten sie munter vor geometrischen Konstellationen oder zeigten, angestrahlt mit schimmernden Fingern, ein Fingerzeig, den niemand außer dem Wilden in England noch verstand, feierlich ins tiefe Mysterium des Himmels. Im Tal, das den Hawksback von dem Sandhügel trennte, auf dem sein Leuchtturm stand, lag die bescheidene kleine neunstöckige Ortschaft Puttenham mit Silos, einer Geflügelfarm und einem kleinen Vitamin-D-Werk. An der rückwärtigen Seite des Leuchtturms fiel das Land im Süden in sanften Heideausläufern zu einer Reihe von Teichen ab. Jenseits, hinter den ansteigenden Wäldern, erhob sich der 14-geschossige Turm von Elsted. Im englischen Dunst zogen Hindhead und Selborne schließlich den Blick in eine noch größere, blau-romantische Ferne. Doch nicht nur die Fernsicht hatte den Wilden zu seinem Leuchtturm hingezogen, so verlockend wie die Ferne war das Nahe. Die Wälder, die mit Heidekraut und gelbem Ginster überzogenen Flure, die Kiefernstände, die schimmernden Teiche mit ihren überhängenden Birken, ihren Seerosen, ihren Schilfbuchten, sie waren herrlich und für das an die Kargheit der amerikanischen Wüste gewohnte Auge staunenswert. Und dann die Abgeschiedenheit. Ganze Tage vergingen, ohne dass er ein einziges menschliches Wesen zu Gesicht bekam. Der Leuchtturm lag zwar nur 15 Flugminuten vom Charing-T-Turm entfernt, aber verlassener als diese Heide in Surrey waren selbst die Schluchten von Malpais kaum gewesen. Die Massen, die täglich aus London hinausstrebten, taten es nur, um E-Magneto-Golf oder Tennis zu spielen. In Puttenham gab es keine Plätze, die nächsten Riemannflächen erst bei Guildford. Blumen und Landschaft waren hier die einzigen Attraktionen. Und genau deshalb, weil es an guten Gründen fehlte, hierher zu kommen, kam niemand. Die ersten Tage verlebte der Wilde allein und ungestört. Das Handgeld, das John bei seiner Ankunft in der Zivilisation für persönliche Ausgaben erhalten hatte, hatte er nun größtenteils in seine Ausrüstung gesteckt. Ehe er von London aufgebrochen war, hatte er 4 Viskose-Wolldecken gekauft, Seil und Bindfaden, Nägel, Leim, ein paar Werkzeuge, Streichhölzer, obwohl er bald möglichst einen Feuerquirl herstellen wollte, ein paar Töpfe und Pfannen, 2 Dutzend Samenpäckchen und 10 Kilo Weizenmehl. Nein, nicht synthetische Stärke und Baumwoll, Linters Mehlsurrogat, hatte er insistiert, auch wenn es mehr Nährstoffe enthält. Aber bei Panglandulärzwieback und vitaminisiertem Rindfleischsurrogat hatte er den Überredungskünsten des Verkäufers nicht widerstehen können. Als er die Konserven nun musterte, geißelte er sich für seine Schwäche. Widerliches Zivilisationszeug. Er schwor sich, diese Vorräte nie anzurühren, selbst wenn er am Verhungern wäre. »Das wird Ihnen eine Lektion sein«, dachte er rachelüstern. Es würde auch ihm eine Lektion sein. Er zählte sein Geld. Das bisschen, das ihm noch blieb, würde hoffentlich genügen, um über den Winter zu kommen. Im Frühjahr dann würde sein Garten genügend hervorbringen, um ihn von der äußeren Welt unabhängig zu machen. Und bis dahin gab es schließlich noch Wild. Er hatte viele Hasen gesehen und an den Teichen Wasservögel. Er machte sich sofort daran, Pfeil und Bogen herzustellen. Unweit des Leuchtturms wuchsen Eschen, und es gab ein Gehölz wunderbar gerader Haselnusstriebe für die Pfeilschäfte. Er fällte zunächst eine junge Esche, sägte 6 Fuß ohne Äste vom Stamm, schälte ihn und schabte dann Schicht um Schicht das helle Holz ab, wie Mizima es ihn gelehrt hatte, bis er einen Stecken von exakt seiner eigenen Körperlänge hatte, steif in der verdickten Mitte, biegsam und federnd an den schlanken Enden. Die Arbeit machte ihm große Freude. Nach den langen Wochen der Untätigkeit in London, wo es nichts zu tun gegeben hatte, als mal einen Schalter oder Hebel zu betätigen, wenn er etwas brauchte, war es ein Hochgenuss, sich etwas vorzunehmen, was sein ganzes Können, seine ganze Geduld erforderte. Er war fast mit dem Schnitzen fertig, als er mit Schrecken bemerkte, dass er sang. Sang! Das war so, als hätte er sich, von außen über sich stolpernd, auf frischer Tat ertappt, eines Vergehens überführt. Er wurde schamrot. Er war schließlich nicht zum Singen hergekommen, nicht zum Vergnügen, sondern um der weiteren Verunreinigung durch den Schmutz zivilisierten Lebens zu entkommen, um der Läuterung und Besserung, um der tätigen Wiedergutmachung willen. Mit Entsetzen wurde ihm bewusst, dass er, versunken ins Bogenschnitzen, vergessen hatte, was immer zu bedenken er sich geschworen hatte. Die arme Linda und seine eigene mörderische Lieblosigkeit gegen sie. Die widerwärtigen Zwillinge, die wie Läuse über das Mysterium ihres Todes gekrochen waren und durch ihre Gegenwart nicht nur seinen Kummer und seine Reue, sondern die Götter selbst beleidigt hatten. Er hatte sich geschworen, das alles in Erinnerung zu behalten, hatte geschworen, es unablässig zu büßen. Und da saß er hier fröhlich an seinem Bogenholz und sang? Sang? Er lief in den Turm, öffnete die Dose Senfmehl und setzte einen Kessel Wasser ins Feuer. Eine halbe Stunde später waren 3 Delta-Minus, Landwirtschaftskräfte einer der Bokanowski-Gruppen aus Puttenham, zufällig unterwegs nach Elstead und sahen zu ihrer Verwunderung oben auf dem Hügel vor dem aufgelassenen Leuchtfeuerturm einen jungen Mann mit entblößtem Oberkörper, sich selbst mit einer Knotenpeitsche schlagen. Quer über seinen Rücken liefen rote Striemen und von einem Wulst zum anderen rann in dünnen Fäden das Blut. Der Fahrer des Lasters hielt am Straßenrand und bestaunte wie seine beiden Gefährten das ungewöhnliche Schauspiel mit offenem Mund. 1, 2, 3. Sie zählten die Hiebe. Nach dem 8. unterbrach der junge Mann seine Selbstkasteiung, stürzte an den Waldrand und erbrach sich heftig. Als das überstanden war, nahm er die Peitsche erneut zur Hand und schlug weiter auf sich ein. 9, 10, 11, 12. »Gütiger Fort«, flüsterte der Fahrer. Das fanden seine Zwillinge auch. »Oh Fort«, meinten sie. 3 Tage später trafen wie Truthahngeier die Aas umflattern die Reporter ein. Der über einem schwelenden Feuer aus grünem Holz getrocknete und gehärtete Bogen war bereit. Nun fertigte der Wilde die Pfeile an. 30 Haselnusstriebe waren zugespitzt und gedörrt, in die Schäfte waren scharfe Nägel getrieben. Er hatte nachts einen Raubzug zur Geflügelfarm von Puttenham unternommen und genug Federn für ein ganzes Arsenal. und eben bei der Befederung seiner Pfeilschäfte traf ihn der erste der Reporter an. Lautlos hatte er sich auf seinen pneumatischen Sohlen nähern können. »Guten Morgen, Mr. Savage«, sagte er. »Ich komme vom Hourly Radio.« Wie von der Schlange gebissen, sprang der Wilde auf die Füße. Pfeile, Federn, Leimtopf und Pinsel flogen in alle vier Himmelsrichtungen. »Oh, tut mir schrecklich leid«, entschuldigte sich der Reporter aufrichtig zerknirscht. »Ich wollte Sie doch nicht...« Er tippte an seinen Zylinder die Aluminium-Angströhre, in der sein drahtloser Funkempfänger und Sender untergebracht waren. »Verzeihen Sie, wenn ich den nicht absetze«, meinte er. »Er ist etwas schwer.« »Nun, ich komme, wie gesagt, vom Hourly...« »Was wollen Sie?« herrschte ihn der Wilde mit finsterer Miene an. Der Reporter bedachte ihn mit seinem gewinnendsten Lächeln. »Tja, unsere Leser interessieren sich natürlich brennend.« Er legte den Kopf auf die Seite und sein Lächeln wurde geradezu kokett. »Nur ein paar Worte, Mr. Savage.« Und in Windeseile hatte er mit wenigen ritualisierten Handgriffen zwei Drähte entrollt und an die tragbare Batterie angeschlossen, die an seiner Taille hing, sie simultan links und rechts in seinen Aluminiumzylinder gestöpselt, einen Federverschluss an der Krone berührt, so dass Antennen ausgefahren wurden, einen weiteren am Rand der Krempe, aus der daraufhin wie ein Springteufel das Mikrofon schoss und 6 Zoll vor seiner Nase wippte. Sich Kopfhörer über die Ohren geklappt, einen Schalter an der linken Hutseite gedrückt, so dass von drinnen ein leises, wespisches Brummen ertönte. Auf der rechten Hutseite an einem Regler gedreht, bis das Brummen in stethoskopisches Ächzen und Knacken, in Schluckauf und unvermittelte Quietschtöne überging. »Hallo«, sprach er ins Mikrofon. »Hallo, hallo, hallo«, in seinem Zylinder bimmelte es. »Bist du das, Edsel?« »Hier spricht Primo Mellon.« »Ja, ich habe ihn.« »Mr. Savage wird jetzt ein paar Worte ins Mikrofon sprechen. Nicht wahr, Mr. Savage?« Er blickte mit einem neuerlichen, gewinnenden Lächeln zum Wilden hoch. »Erzählen Sie unseren Lesern doch einmal, warum Sie hergekommen sind. Weshalb Sie London, bleib dran, Edsel, so überstürzt verlassen haben. Und dann gibt es da natürlich noch die Frage nach der Peitsche.« Der Wilde schrak zusammen. Woher wussten sie von seiner Geißel? »Wir sind alle ganz wild darauf, von der Peitsche zu hören. Und vielleicht etwas zur Zivilisation. Sie wissen schon, frei nach dem Motto, was ich von zivilisierten Mädchen halte. Nur ein paar Worte, ein ganz paar nur.« Der Wilde kam der Aufforderung auf beunruhigend wörtliche Weise nach. 5 nämlich äußerte er und nicht mehr. 5 Worte. Es waren die gleichen, die er zu Burnett über den Erzkollektivsänger von Canterbury gesagt hatte. »Honey, sonst eso zena!« Dann packte er den Reporter an der Schulter, wirbelte ihn herum, der Kerl erwies sich als aufreizend gut gepolstert, zielte und versetzte ihm mit der Kraft und Treffsicherheit eines Fuß- und Maulball-Champions einen ganz gewaltigen Tritt. 8 Minuten später war auf den Straßen Londons eine neue Ausgabe des Hourly Radio zu kaufen. Der Wilde wütet. »Hourly Radio Reporter kriegt Tritt in Kokix«, lautete die Schlagzeile. »Begegnung in Surrey bleibt nicht ohne Folgen.« »Folgen selbst in London«, sagte sich der Reporter, als er bei seiner Rückkehr die Formulierung las. Und zwar schmerzhafte. Grimassierend ließ er sich zum Lunch nieder. Von dem verprellten Kollegen und seinem misshandelten Kokix ließen sich 4 weitere Reporter, nämlich die der New York Times, des Frankfurter vierdimensionalen Kontinuums, des Fordian Science Monitor und des Delta Mirror, nicht abschrecken, sondern sprachen noch am selben Nachmittag am Leuchtfeuerturm vor und wurden mit wachsender Gewaltbereitschaft empfangen. Seine Hinterbacken reibend rief der Mann vom Fordian Science Monitor aus sicherer Entfernung: »Umnachteter Irre! Warum nimmst du nicht einfach ein paar Gramm Soma?« »Verschwinde!« Der Wilde schüttelte die Faust. Der Mann trat den Rückzug an, kehrte aber nach ein paar Schritten wieder um. Nach ein paar Gramm wird das Böse irreal. Kohakwa ia tokyai. Der Ton war bedenklich höhnisch. Und Schmerz zur Selbsttäuschung. Ach ja, meinte der Wilde, packte eine kräftige Haselnussrute und machte einen Schritt auf ihn zu. Der Mann vom Fordian Science Monitor rettete sich in seinen Helikopter. Danach ließ man den Wilden eine Zeit lang in Ruhe. Ein paar Helis kamen und schwirrten neugierig um den Leuchtfeuerturm. Der Wilde schoss auf den, zu dessen Pech ihm am nächsten Kreisenden, einen Pfeil ab. Er durchdrang den Aluminiumboden der Kabine, es gab einen spitzen Schrei und die Maschine schoss mit der größten Beschleunigung, die sein Turbolader hergab, in die Höhe. Die anderen hielten daraufhin ehrfürchtig Abstand. Ihr lästiges Sirren nicht weiter beachtend, denn er sah sich als einen der selbst angesichts des geflügelten Ungeziefers unbeeindruckten Freier der Maid von Matsaki, grub der Wilde an dem, was sein Garten werden sollte. Schließlich wurde dem Ungeziefer offenbar langweilig, denn es schwirrte ab. Ganze Stunden am Stück blieb der Himmel über seinem Kopf leer und bis auf die Lerchen still. Es herrschte atemberaubend heißes Wetter, Gewitter lag in der Luft. Der Wilde hatte den ganzen Morgen gegraben und ruhte sich nun drinnen auf dem Boden hingestreckt aus. Und da stand ihm plötzlich lebhaft und nackt das Bild Leninas vor Augen, die »Wie süß«, sagte, und »Drück mich«, unbekleidet bis auf Strümpfe und Schuhe, parfümiert. Schamlose Metze! Aber ach, ach, die Arme, die seinen Hals umschlangen, ihre schwellenden Brüste, ihr Mund. In unserem Mund und Blick war Ewigkeit. Lenina! Nein, nein, nein, nein! Er sprang auf und stürzte, halbnackt wie er war, aus dem Turm. Am Rand der Heide wuchs ein stacheliges Wacholdergebüsch. Er warf sich hinein. Er umfing nicht den samtenen Körper seiner Begierde, sondern einen Arm voll grüner Nadeln. Tausendfach stachen ihn die harten Spitzen. Er versuchte, an die arme Linda zu denken, atemlos stumm, mit ihren ins Leere greifenden Händen und dem unaussprechlichen Grauen im Blick. Arme Linda, an die immer zu denken er sich geschworen hatte. Und dennoch verfolgte ihn das Bild Leninas. Lenina, die er zu vergessen geschworen hatte. Noch inmitten der bohrenden, brennenden Wacholdernadeln war sich sein gepeinigter Leib ihrer bewusst, war sie unentrinnbar real. Süß, wie süß! Und wenn du mich auch wolltest, wieso? Die Geißel hing zum Einsatz gegen einfallende Reporter griffbereit hinter der Tür an einem Nagel. In seiner Raserei stürmte der Wilde zum Turm zurück, packte und schwang sie. Die Knotenriemen schnitten ihm ins Fleisch. »Metze! Metze!« brüllte er mit jedem Hieb, als peitschte er Lenina. Und wie verzweifelt wünschte er sich das, ohne es zu wissen, dass es so wäre. Die weiße, warme, parfümierte, liederliche Lenina. »Metze!« Dann wieder im Ton abgrundtiefer Verzweiflung. »Linda, verzeih mir! Gott, vergib mir! Ich bin schlecht, ich bin verderbt, ich bin...« »Nein, nein, Metze, Metze!« Von seinem sorgsam errichteten Hochsitz im Wald 300 Meter weiter weg wurde Darwin Bonaparte, der erfahrenste Großwildfotograf der Phylorama Corp, Zeuge des ganzen Vorgangs. Geduld und Können wurden belohnt. 3 Tage hatte er im Stamm einer Kunsteiche verbracht, war 3 Nächte lang auf dem Bauch durch die Heide gekrochen, um in Ginstersträuchern Mikrofone zu verstecken und Kabel im weichen grauen Sand zu vergraben. 72 Stunden profunden Ungemachs. Doch jetzt war der große Augenblick gekommen, der größte vielmehr. Hatte Darwin Bonaparte reichlich Zeit zu überlegen, während er zwischen seinen Instrumenten umherging, der größte, seit er seinen berühmten, vollorgelnden, stereoskopischen Fühlfilm einer Gorilla-Hochzeit gedreht hatte. »Ausgezeichnet«, sagte er sich, als der Wilde mit seinem Spektakel begann, »ausgezeichnet«. Er richtete seine teleskopischen Kameras sorgfältig aus, hielt unerbittlich drauf, fing jede Bewegung seines Darstellers ein, wählte eine längere Brennweite, um das frenetische, verzerrte Gesicht vorzüglich ganz nah heranzuholen, schaltete eine halbe Minute auf Zeitlupe, das gäbe einen wunderbar komischen Effekt, freute er sich, lauschte zwischenzeitlich den Peitschenhieben, dem Stöhnen, dem wilden, rasenden Redestrom, der auf der Lichttonspur am Rande des Films festgehalten wurde, experimentierte ein wenig mit Verstärkern, ja, viel besser, war begeistert, als er in einer vorübergehenden Leidenspause den schrillen Gesang einer Lerche vernahm, wünschte sich, der Wilde würde sich umdrehen, damit er eine gute Halbnahe des Bluts auf seinem Rücken bekäme, was der entgegenkommende Bursche prompt tat. Was für ein unverschämtes Glück! Und ihm so eine perfekte Detailaufnahme bescherte. »Das war doch großartig«, sagte er sich, als alles vorbei war. »Wirklich, einmalig!« Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Wenn sie im Studio noch die Fühleffekte drauflegten, hätte er einen fantastischen Film. Fast so gut, dachte Darwin Bonaparte, wie das Liebesleben des Pottwals. Und das wollte bei Ford etwas heißen. 12 Tage später lief »Der Wilde im Waytal« in allen erstklassigen Fühlpalästen Westeuropas an. Darwin Bonapartes Film zeigte sofortige und gewaltige Wirkung. Am Nachmittag nach dem Abend der Fühlpremiere wurde Johns ländliche Einsiedelei plötzlich von einer ganzen Heliflottille am Himmel belagert. Er grub in seinem Garten, grub ebenso in seinen Geist, wendete mühsam den Stoff seiner Gedanken. Tod? Er trieb seinen Spaten tiefer und tiefer und tiefer. Und alle unsere Gestern führten Narren den Pfad des staubigen Tods. Überzeugender Donner grollte in seinen Worten. Er hob einen weiteren Spaten voll Erde. Warum war Linda gestorben? Warum hatte man ihr erlaubt, langsam weniger als nur menschlich zu werden, bis sie ihn schauderte? Eine Gottheit, die Aas küsst. Er stieg auf die Einstechkante des Spatens und trieb ihn in den harten Erdboden. »Was Fliegen sind den müßgen Knaben, das sind wir den Göttern. Sie töten uns zum Spaß.« Abermals Donner. Worte, die sich für wahr erklärten, wahrer noch als die Wahrheit selbst. Und doch hatte eben derselbe Gloster sie ewig Gütge-Götter genannt. Überhaupt? Dein bestes Ruhen ist Schlaf, den rufst du oft, und zitterst vor dem Tod, der doch nichts weiter als Schlaf. Schlafen, vielleicht auch träumen. Der Spaten stieß gegen einen Stein, er bückte sich, um ihn aufzuheben. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen. Ein Summen über ihm wurde zum Brüllen. Plötzlich stand er im Schatten, schob sich etwas zwischen ihn und die Sonne. Er sah erstaunt von der Grabarbeit, von seinen Gedanken hoch. Er sah in benommener Verwirrung hoch, in Gedanken noch in jener anderen, wahrer als wahren Welt wandelnd, noch ganz bei der Unermesslichkeit von Tod und Gott, sah hoch und erblickte dicht über sich den Schwarm schwebender Maschinen. Wie Heuschrecken zogen sie auf, hingen in der Luft, sanken rings um ihn her ins Heidekraut. Und aus den Bäuchen der gigantischen Schrecken stiegen Männer in weißem Viskoseflanell, Frauen, denn es war heiß, in Acetatschantung, Pluderhosen oder Kortsamtshorts und ärmellosen Hemdchen mit halb geöffneten Reißverschlüssen, aus jedem ein Paar. Innerhalb weniger Minuten waren es Dutzende. Sie bildeten um den Leuchtfeuerturm einen lockeren Ring, glotzten, lachten, ließen Kameras klicken, warfen ihm wie einem Affen Erdnüsse, Sexhormon-Kaugummipäckchen, pangranduläre Kekse zu. Und von Minute zu Minute, denn über dem Hawksback riss der Luftverkehrsstrom nicht mehr ab, wurden es mehr. Aus Dutzenden wurden Mengen, aus Mengen Hekatomben. Der Wilde hatte sich in den Schutz des Turms zurückgezogen und stand wie ein in die Enge getriebenes Tier mit dem Rücken zur Stahlbetonwand. Mit starrem Blick und wie von Sinnen musterte er ein Gesicht ums andere. Aus dieser Starre fand er erst durch den Treffer zu größerem Realitätssinn zurück, den ein gut gezieltes Päckchen Kaugummi auf seinem Jochbein landete. Ein erstaunlich schmerzhafter Ruck, und er war hellwach, wach und rabiat wütend. »Hinfort!« brüllte er. Der Affe hatte gesprochen, es gab Gelächter und Applaus. »Hoch, lebe Savage! Hurra! Hurra!« Und inmitten des Aufruhrs hörte er die Rufe, »Die Peitsche! Die Peitsche! Die Peitsche!« Auf dieses Stichwort hin riss er seine Geißel von dem Nagel hinter der Tür und drohte seinen Peinigern rüttelnd damit. Man feuerte ihn mit ironischen Zurufen an. Er rückte gegen sie vor. Eine Frau schrie auf. Am unmittelbar gefährdeten Punkt wankten die Reihen, schlossen sich wieder, hielten Stand. Das Wissen um ihre erdrückende Übermacht verlieh den Schaulustigen eine Courage, die ihnen der Wilde nicht zugetraut hatte. Er stutzte, sein Blick ging in die Runde. »Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen?« Sein Zorn hatte einen fast flehenden Unterton. »Wie wär's mit ein paar Magnesiumsulfatmandeln?« schlug ein Mann vor, der bei einem weiteren Vorrücken gewiss das erste Ziel des Wilden wäre. Er hielt ihm ein Päckchen hin. »Sie sind wirklich gut, wissen Sie?« fügte er mit einem bange entgegenkommenden Lächeln hinzu. »Magnesiumsalz hält jung.« Der Wilde ignorierte das Angebot. »Was wollt ihr von mir?« fragte er ein feixendes Gesicht nach dem anderen. »Was wollt ihr von mir?« »Die Peitsche!« brabbelten 100 Stimmen durcheinander. »Zeig uns den Peitschentrick! Wir wollen den Peitschentrick!« Am Ende der Reihe begann eine Fraktion in schwerfälligem Takt zu skandieren. »Zeig uns die Peitsche! Zeig uns die Peitsche!« Andere griffen den Ruf auf, der nun papageienhaft wiederholt wurde, immer wieder und immer lauter, bis etwa nach der 7. oder 8. Wiederholung kein anderes Wort mehr fiel. »Zeig uns die Peitsche!« Alle riefen es im Chor, und von Lärm, Einstimmigkeit und einem Gefühl rhythmischer Versöhnung berauscht, hätten sie wohl Stunden, fast endlos, so weitermachen können. Doch bei der 25. Wiederholung gab es eine rüde Unterbrechung. Ein weiterer Helikopter tauchte hinter dem Hawksback auf, verharrte einen Augenblick schwerelos über der Menge und sank dann wenige Meter vom Wilden auf den freien Streifen zwischen Schaulustigen und Leuchtfeuerturm herab. Das Brausen der Rotoren übertönte kurzzeitig die skandierte Parole, bis die Maschine landete und der Motor abgewürgt wurde. »Zeig uns die Peitsche! Zeig uns die Peitsche!« brandete nun der monoton drängende Ruf wieder auf. Die Helikopterluke ging auf und es stiegen als erster ein rotbackiger junger Mann und dann in grünen Kortsamtshorts und weißem Hemd eine junge Frau mit einem Käppi auf dem Kopf aus. Bei ihrem Anblick erstarrte der Wilde, wurde bleich und wich einen Schritt zurück. Die junge Frau blieb stehen und lächelte. Ein unsicheres, flehendes, fast demütiges Lächeln. Der Moment verflog. Sie bewegte die Lippen, sie sagte etwas, doch ihre Stimme ging im lauten Skandieren der Schaulustigen unter. »Zeig uns die Peitsche! Zeig uns die Peitsche!« Die junge Frau griff sich mit beiden Händen links an die Brust, und auf ihrem pfirsichhellen, puppenhübschen Gesicht zeichnete sich ein seltsam gemischter Ausdruck sehnsuchtsvoller Not ab. Ihre blauen Augen schienen größer zu werden, leuchtender, und plötzlich kullerten ihr zwei Tränen über die Wangen. Unhörbar sprach sie erneut, dann streckte sie dem Wilden mit leidenschaftlich ergriffener Gebärde die Arme entgegen und machte einen Schritt auf ihn zu. »Zeig uns die Peitsche! Zeig uns!« Da plötzlich bekamen sie ihren Willen. »Metze!« Wie besessen rannte der Wilde auf sie zu. »Iltis!« Wie besessen drosch er mit seiner vielstrebigen Geißel auf sie ein. Panisch warf sie sich herum, wollte fliehen, stolperte und stürzte ins Heidekraut. »Henry! Henry!« schrie sie. Doch ihr rotbackiger Begleiter hatte sich hinter dem Helikopter in Sicherheit gebracht. Juchzend und johlend wankten die Reihen der Schaulustigen. In Keilformation schwärmte eine Schar auf das magische Zentrum des Geschehens zu. Schmerz war furchterregendes Faszinosum. »Siede, Lüderlichkeit, siede!« Rasend schwang der Wilde seine Geißel. Gierig umringten sie ihn, schubsten und scharrten wie Schweine am Trog. »Oh, das Fleisch!« Der Wilde malte mit den Zähnen. Jetzt traf die Geißel seine eigenen Schultern. »Töte es! Töte es!« unwiderstehlich angezogen vom faszinierenden Schrecken des Schmerzes und innerlich getrieben von genormtem Kooperationswillen und dem Wunsch nach Einmütigkeit und Versöhnung, die ihnen ihre Konditionierung so unausrottbar eingeimpft hatte, begannen alle die Raserei seiner Bewegungen nachzuahmen, hieben aufeinander ein, wie der Wilde auf sein eigenes rebellisches Fleisch einhieb und auf die rundliche Verkörperung der Verderbtheit, die sich zu seinen Füßen im Heidekraut wand. »Töte es! Töte es! Töte es!« brüllte der Wilde unentwegt. Dann plötzlich stimmte irgendjemand Ringel-Ringel-Orgie an. Und bald fielen alle ein. Sie sangen, sie tanzten. Ringel-Ringel-Orgie im Kreis herum und herum, im Sechs-Achtel-Takt aufeinander einschlagend. Ringel-Ringel-Orgie. Nach Mitternacht erst hoben die letzten Helis wieder ab. Somatrunken und erschöpft nach der Dauerekstase der Sinne, schlief der Wilde im Heidekraut tief und fest. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als er erwachte. Einen Augenblick lag er verständnislos blinzelnd im Licht, dann plötzlich fiel ihm alles wieder ein. Alles. »Oh Gott! Oh Gott!« Er bedeckte die Augen mit der Hand. Am Abend verdunkelte die Wolke der Helikopter, die über dem Hawksback einschwebte, die Landschaft auf 10 Kilometern Länge. Die Beschreibung der gestrigen Versöhnungsorgie war in sämtlichen Zeitungen zu lesen gewesen. »Savage«, riefen die ersten Ankömmlinge, als sie aus ihrer Maschine stiegen. »Mr. Savage?« Keine Antwort. Die Tür zum Leuchtfeuerturm war nur angelehnt. Sie stießen sie auf und betraten das rollladenverdunkelte Innere. Hinter dem Bogen am Ende des Raums konnten sie die Umrisse der Treppe ausmachen, die in die oberen Etagen hinaufführte. Knapp unterhalb des Bogenscheitels sahen sie ein paar Füße baumeln. »Mr. Savage!« Langsam, sehr langsam, ohne Hast, wie zwei Kompassnadeln drehten sich die Füße rechts herum. Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südsüdwest, hielten inne und schwangen erst nach mehreren Sekunden, ohne Hast, wieder links herum zurück. Südsüdwest, Südsüdost, Ost.